Doch täusche sich niemand. Das Raubtier richtet sich schon sehr bald auch gegen alle anderen, die sich vor ihm sicher wähnten. Welche Wirkmechanismen sind dabei am Werk? Man kann es zusammenfassen in dem Satz, die 7 Todsünden sind nichts anderes als die 7 Kardinaltugenden des Sozialismus. Die Wollust steht für die von der sozialistischen Frankfurter Schule zur Zerstörung der Familie propagierte Pornografisierung der Gesellschaft. Sie ist nicht nur in jedes Haus vorgedrungen, nein, sie hat sich in Kinderzimmern und sogar Kindergärten breit gemacht. Sie ist das Instrument der Abstumpfung gegen den Missbrauch der Wehrlosen, der Schleichpfad, auf dem die Forderung nach Legalisierung des Kindesmissbrauchs vorgetragen und ihrer Tolerierung der Weg geebnet wird. Der Neid ist der Motor der gleichmacherischen Ideologie schlechthin. Es ist dies nicht der produktive, anerkennende Neid, der in uns den Wunsch weckt, durch Leistung einen Lebensstandard zu erreichen, den andere uns vorleben. Nein, es ist dies der Neid, der es lieber hinnimmt, dass alle ärmer sind, wenn dadurch nur der Nachbar nicht mehr hat als wir selbst. Es ist die Sünde der Gesellschaft, die den Fortschritt Kraft Fleiß und Arbeit ersetzt durch die bürokratische, auf Befehl und Gehorsam und damit Gewalt beruhende Gleichverteilung der Armut und des Elends. Die Gier ist die am meisten missverstandene aller sozialistischen Tugenden. Die wahre Gier ist nicht der Drang nach mehr Wohlstand durch Arbeit, Fleiß, Unternehmertum und Erfindergeist. Die wahre Gier ist der Wille, sich den Reichtum, die Früchte der Arbeit anderer anzueignen. Sie ist die aus dem Neid abgeleitete Entschlossenheit zum Raub. Der Hauptkomplize dieser Gier ist der Steuerstaat. Die Völlerei konkretisiert sich im sozialistisch-machtpolitischen Konzept Brot und Spiele. Es ist die sinn- und geistlose Konsumhaltung, der Konsumterror mit gedrucktem Helikoptergeld, der als Scheinwissenschaft verbrämte Glaube an die Nachfrage und damit den Konsum, den uns der Keynesianismus, dieses Sprungbrett aus der Marktwirtschaft in die Planwirtschaft, lehren möchte. Sein Fetisch Nachfrage ist das goldene Kalb, um das die Protagonisten des Verfalls ihren närrischen Tanz aufführen. Niemals frisst der Mensch so haltlos in sich hinein wie am freien, scheinbar kostenlosen, weil von anderen bezahlten Buffet. Das ganz große kalte Buffet ist unser Sozialstaat, der es den Leistungsträgern wegnimmt und bei der Verteilungsorgie des Buffets die wirklich Bedürftigen übergeht. Damit kommen wir zur Trägheit. Sie ist ein anderes Wort für Faulheit und wir finden ihr sozialistisch-planwirtschaftliches Pendant im leistungslosen Einkommen, neuerdings propagiert unter dem schönen neuen Begriff vom bedingungslosen Grundeinkommen, einer neuartigen Bedienungsanleitung zum Nichtstun. Nicht umsonst sagte man früher, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Die Faulen sollten sich aber nicht täuschen. Der Preis dieser ganz speziellen sozialistischen Tugend ist nach dem Kippen des Weichen im Schafspelz der Fürsorge daherkommenden und sich demokratisch gerierenden Sozialismus das stalinistische Arbeitslager. Der Zorn ist das Vehikel der jakobinischen Revolution, die Zerstörung aller Werte durch Umwertung, das Wegschlagen der emotionalen, religiösen, familiären und sinnerfüllenden tragenden Säulen eines bürgerlichen Lebens hinterlässt eine Leere in den Menschen. Sie kann nur mit Konsum und Zorn gefüllt werden. Der Zorn ist das schlagartige Ergebnis der auch nur verzögerten Erfüllung konsumtiver Wünsche. Für diese Frustration, einer auf niedrigste Frustrationsschwellen trainierten Plebs, werden dann Schuldige gesucht, gefunden und angeboten. Üblicherweise sind das die Leistungsträger, die Unternehmer, der anonyme Markt, der natürlich bei der Erfüllung unserer Wünsche versagt hat, wahlweise ein böser Mensch im Ausland, auf den wir alle Schuld der Welt projizieren können.